WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt Dreck. Und ich frage euch, was habt ihr schon Dreckiges erlebt? Vielleicht einen sehr verschmutzten OP-Saal oder ein versifftes Hotel, eine vermüllte Wohnung. Vielleicht Ekelhaftes in einem Restaurant oder vielleicht arbeitet ihr in einem dreckigen Beruf, zum Beispiel als Kläranlagentaucher, als Kammerjäger, Entrümpler oder als Spurenbeseitiger. Oder vielleicht steht ihr sogar im übertragenen Sinne auf Dreck, nämlich sexuell. Vielleicht erregt euch Dreckiges sogar sexuell und ihr mögt über diesen Aspekt mit mir sprechen. Also, das Thema heißt Dreck und ich bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Ihr könnt anrufen unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Was habt ihr schon Dreckiges, Ekelhaftes, sehr Unangenehmes erlebt? 0800 220 50 50. Christian, 27, der erste Anrufer. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo. Hallo Christian. Ach, ich muss mich gerade erstmal ein bisschen fangen. Ich bin gerade ziemlich aufgeregt. Ich renne gerade wie so ein Wilder durch die Wohnung. setz dich vielleicht mal ganz ruhig hin. Ich setze mich mal hin. Alles klar. Sehr gut. So, zum Thema Dreck hast du dich gemeldet. Genau. Warum? Und zwar habe ich vor 5 Jahren eine Frau kennengelernt übers Internet. Ja. Diese Frau wollte damals von mir, also ich muss dazu sagen, ich bin leidenschaftlicher Hobbyfotograf seit vielen Jahren. Mhm. Ja, ich kam damals mit dieser Frau ins Gespräch und irgendwann kamen wir dann auch zu dem Thema Bondage und Sadomaso. Mhm. Da sie wusste, dass ich sehr gerne fotografiere, fragte sie mich irgendwann mal, also wir hatten uns vorher nie getroffen, das war alles über den Chat. Sie fragte mich dann irgendwann mal, ob ich nicht mal Lust hätte, ein paar Bilder von ihr zu machen. In gewissen Posen. Genau, intime Bilder. Mhm. Ja, genau. Hast du gesagt, ja, warum nicht? Ja, genau, dachte ich mir auch. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin ein sehr introvertierter Mensch und traute mir das in dem Moment erstmal nicht zu. Ach. Aber kurze Zwischenfrage, du warst mit dieser Frau in Kontakt, um irgendwie vielleicht schon mit ihr anzubandeln? Oder? Ja, kann man schon sagen, okay, ja. Gut. Also das war ein Moment, wo ich mich ziemlich einsam fühlte. Mhm. Ja, und wie das eben so ist, dann kommt man ins Gespräch. Ne? Ja, genau. Ja. So, ja, erzähl weiter. Genau. Und zwar bin ich dann nach reifer Überlegung dann irgendwann zu ihr hingefahren und habe mich darauf eingelassen. So, jetzt kam ich bei ihr an. ich muss sagen, das war ein großes Haus. Der Garten, ich ging rein, der Garten war erstmal extrem voll, da war ein riesen Hühnerstall. Mhm. In dem Garten waren, ich weiß nicht, was das für Sachen, welche alten Möbel und kompletter Müllhaufen. Also ein vermüllter Garten. Genau, ein vermüllter Garten. Kein schöner, gepflegter Garten, kein bunter Garten, sondern ein vermüllter Garten. Genau. Kein guter Eindruck, nein. Sie ließ mich dann rein, wir gingen dann hoch und schon im Flur bemerkte ich einen wahnsinnigen Geruch. Ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann. Das ist sehr, sehr, ja, wie, als würde man einen Kühlschrank vielleicht ein Jahr nicht die Sachen da rausholen. Also ziemlich drückend. Wie sah denn die Frau aus im ersten? Die Frau war eigentlich recht hübsch. Also gar nicht so, wie man sie sich vorstellt, wenn man so eine eklige Geschichte vielleicht gleich hört. Also wie alt war sie? Sie war 23. Ja, okay, so. Frau hübsch, Wohnung voller Gestank. Genau. Und was du da in der Wohnung gesehen hast, also in dem Haus, als du reingegangen bist, sah das Haus auch schon sehr vermüllt aus? Ja, das Haus, also der Flur war auch vollgestellt mit alten Fernsehern und Kisten voller alten Möbel. Ich weiß nicht, was in den Kisten drin war. Auf jeden Fall überall Spinnenweben und der Flur komplett versifft. Ja, ich habe dann erstmal nichts gesagt und wir sind dann hochgegangen kurz vor der Haustür war der Gestank dann eigentlich noch schlimmer. Ja, wir sind dann rein und als ich dann in der Wohnung war. Ach so, das war, sie wohnte nicht allein in dem Haus? Sie wohnt in ihrer Familie. Ach so, also Mehrfamilienhaus? Genau, so ein altes Fachwerkhaus, so ein Mehrfamilienhaus, genau. Okay. Und sie hat eine eigene Wohnung da drin? Genau, ja. Ganz genau, ja. Ja, als wir dann oben waren, war der Gestank eigentlich noch schlimmer. Also wir gingen dann rein und als ich dann drin war, kam dann wirklich so ein ekelhafter Gestank entgegen. Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen oder gerochen. Überall standen Teller voll Essensreste und Pizzakartons und Mülltüten auf dem Boden verteilt. Also eine regelrechte Messi-Wohnung. Ja, kann man so sagen. Ja, also sowas habe ich wirklich bei mir noch nie gesehen und Das haut einen ja schon um, wenn man dann drin steht und die Gerüche auch noch mitbekommt. Ja, allerdings. Vor allem fragt man sich in dem Moment ja auch, ob sie das nicht mitbekommt, ne? Weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich da irgendwie direkt auf dem Boden hätte, dann würde ich es ja wahrscheinlich erstmal wegmachen. Irgendwie. Genau, ja. Mhm. Aber so, wie ging es jetzt weiter mit dem Fotografieren? Ja, also wir haben uns dann hingesetzt, war natürlich am Anfang alles auch so ein bisschen ruhig noch. Ich bin ja sowieso mal ein bisschen schüchtern und sie auch. Konnte man sich überhaupt hinsetzen irgendwo? Wollte man sich hinsetzen? Wollte nicht, nein. Aber aus Höflichkeit bin ich dann auch erstmal geblieben. Wir haben uns auf Couch gesetzt. Die Couch war natürlich dann auch mit Pizzakartons bestückt, mit alten Pizzakartons. Also so wie ich es auch erfahren habe, bestellt sie wohl auch fast täglich Pizza. Hatte die eigentlich auch Tiere? Sie hatte Tiere, ja. Zähle ich gerne auf. 10 Katzen. 10 Katzen? 10 Katzen, ja. In der wie groß war die Wohnung ungefähr? Die war so 40, 45 Quadratmeter. Oh. Zwei Hunde und dann hatte sie noch riesen Aquarien. Da waren weit über 50, 60 Fische und. Gott, dass du das überhaupt ausgehalten hast. Ich wäre sofort wieder gegangen, glaube ich. Du aber tapfer wie du bist, setz dich auf das Sofa, was wahrscheinlich komplett versifft war. Ja, komplett mit Hundehaaren, Katzenhaaren und. Du sitzt schüchtern und zitternd da und dann? Wie ging es weiter? Ja, sie erzählt mir so ein bisschen Smalltalk, wie das halt so ist. Ne? Und dann holte ich irgendwann die Kamera raus und hat dann gesagt, so, wir können ja jetzt mal anfangen. Ja, da holte sie ihre Kiste raus mit, da waren so Spielzeuge, Peitschen und Fesseln und all so ein Mist, ne? Da wollte sie, dass ich ihr das alles so ummache, war mir dann in dem Moment erstmal too much. Gut, machte sie selber und ich fotografierte sie dann erstmal in eindeutigen Posen, also beidbeinig und all sowas, ne? Ja, okay, aber du fotografierst sie inmitten des Drecks. Ja, genau. Und das ist eigentlich im Grunde genommen gar nicht änderbar in diesem Moment. Also ich wollte sie direkt da nicht wegmachen und es gab keine Möglichkeit, ohne direkt zu fotografieren. Man hat überall irgendwie welche Mülltüten gesehen. Dann hast du eine richtige Fotosession mit ihr gemacht? Richtig, genau, ja. Sie in eindeutigen Posen, lassiv, erotisch? Ja, genau, breitbeinig, dann auf allen Vieren und mit Fessel im Mund, also was, ne? Hattest du den Ansatz einer erotischen Regung bei dir? Schon. Der Sex geht über alles rüber. Die Geilheit geht über alles, über den größten. Hättest du, vielleicht ist es sogar passiert, aber ich frag's mal so rum, hättest du dir vorstellen können, in dieser versifften Wohnung, auf diesem ekelhaften Sofa zum Beispiel, mit der zu schlafen? Jetzt sag nicht, du hast es gemacht. Ja, natürlich. Also, ja gut, geschlafen jetzt nicht. Aber es gab Sex. Es gab Sex. Also ich muss dazu sagen, nachdem ich dann die Fotos gemacht habe, ging sie mir dann an die Hose und wollte sich bedanken. Und da ich ja auch nur ein Mann bin und habe ich dann halt auch alles ausgeblendet und habe das dann geschehen lassen, ja. Aber so eine Oralnummer. Ja, genau. Sie hat mir dann halt eingeblasen. Ja. Und dann bist du gegangen. Dann bin ich gegangen. Dann war der Ekel, der wurde dann... Der kam dann richtig. Also der hat mich richtig umgehauen. Dann fühlte ich mich erdrückt und gleichzeitig aber auch angeekelt von mir selber, dass ich dachte, wie primitiv kann ein Mann sein, sich seinen niederen Instinkten ergeben zu lassen. Aber so niedrig sind die Instinkte eben. Ja, so ist das halt mit uns, ne? Ich hoffe, du hast hier nicht irgendwas nach Hause geholt. Irgendwelche Flöhe, Wanzen, Läuse oder was man sich da holt. Nee, Gott sei Dank nicht. Nee, aber man hat halt immer noch irgendwie am Körper gespürt, diesen ekligen Gestank. Und ja, du hast wahrscheinlich den Gestank in der Nase noch lange gehabt. Ne? Ja, absolut. Das setzt sich ja fest. Hast du die irgendwann nochmal wieder gesehen? Ja, ich habe noch zwei weitere Shootings gehabt. Wieder in dem Haus? Wieder in dem Haus. Ja, das ist doch großer Wahnsinn. Ich glaube es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich weiß auch nicht, was ich da gedacht habe. Auf jeden Fall bin ich da wieder hin und sie sagte aber, dass sie aufgeräumt hat. Also hatte sie mir geschrieben. Mhm. Aber tatsächlich war es dann eigentlich eher schlimmer. Ja, ich glaube, wenn jemand wirklich wirklich ein Messi ist, dann denkt der, es ist aufgeräumt, wenn er drei Kartons mal zur Seite gelegt hat. Ja, vermutlich. Ja. Und ist es auch wieder zum Sex gekommen? Nee, da nicht. Also ich bin auch ein Mensch, der sich sehr schnell bindet. Und da ich eine Beziehung zu einem, sie ist ja schon ein sehr labiler Mensch gewesen, beziehungsweise ist es. Und da ich selber mit psychischen Problemen zu kämpfen habe, möchte ich mich dann auch nicht. Verstehe. Ja, das wird mich ja wahrscheinlich noch mehr runterziehen. Also mit so einer Frau könnte ich dann halt auch nicht zusammen sein. Ja. Deshalb habe ich das dann auch im Keim erstickt, habe dann also noch die Fotos gemacht. Und ein dreckiges Fotoerlebnis, ein dreckiges Sexerlebnis. Ja. Dreck, wohin man schaut. Ach, das Schlimmste, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Jürgen. Ich weiß ja nicht, ob das mit der Zeit jetzt noch hinhaut. Ja, schnell, komm, mach. Ja, ich bin dann auch irgendwann mal auf Toilette gegangen, muss ja auch mal sein. Und sie hatte unter dem Badezimmer, unter dem Waschbecken, hatte sie einen riesen Eimer voller benutzten Tampons und Slip-Einlagen. Und in der Badewannenecke, da waren Krabbelviecher. Ich weiß nicht, sie waren in so wahrscheinlich Futter für irgendwelche Tiere gewesen. Ja. Allerdings waren dann auch Maden und Kakerlaken teilweise freilebend im Badezimmer. Christian, Mann, Mann. Ja. So, ich wünsche dir, dass du demnächst nur noch zu sehr reinlichen Frauen gehen kannst, die du. Ja, ich habe eine Freundin, die ist sehr sauber. Das ist sehr schön. Das ist ein gutes Ende der Geschichte. Ja. Danke für deinen Anruf. Jürgen, darf ich noch eine kurze Sache in eigener Sache? Aber keine Werbung, bitte. Nein, es ist keine Werbung. Dann, bitte? Oder kann man das als Werbung definieren? Vielleicht könnt ihr mir ja, das passt eigentlich sehr gut, vielleicht könnt ihr mir irgendjemanden, suchen, der vielleicht Interesse hat, an mich einzustellen als Praktikant. Nee, das, wenn ich damit anfange, dann ist das hier, ist hier die Hölle los. Okay. Tut mir sehr leid, aber ich bitte um Verständnis. Ja, natürlich, verstehe ich. Alles Jürgen, Gute. Danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema Dreck heute Nacht. Und hier ist der Mario. Der Mario ist 49. Guten Morgen, Mario. Morgen, Jürgen. Ja. Mario, grüß dich. Du hast dich auch zum Thema Dreck gemeldet. Warum? Das ist richtig. Ja, ich bin also als Kind im Dreck groß geworden. Was heißt das? Ja, das heißt, ich hatte eine Kindheit, wir waren zu 9 Geschwistern, die Mutter vom Vater getrennt, Alkoholikerin. Mhm. Und dann hat sich in der Wohnung schon so richtig Müll gesammelt. Mhm. Mit Kleidung, die nie gewaschen worden konnte, weil kein Geld da war für Waschpulver und. 9 Kinder? Ja. Wahnsinn. Wie groß war die Wohnung? Oh, die war jetzt auch nur 5 Zimmer. Und wir waren also teilweise mit 2 bis 3 Kindern in einem Zimmer. Ja. Und das hat sich dann so hingezogen in der Kindheit, so im Jugendalter. Mhm. Und ich hatte dann die Möglichkeit, über Freunde mit Fußball anzufangen. Mit Fußball? Hatte dann eine Person, die mich da mehr oder weniger da rausgeholt hat, also wo ich täglich dann war, bis abends. Und nach Hause kommen musste. Und ist der Person das auch aufgefallen, dass mit dir was nicht stimmte? Ja, richtig. Aber vorab muss es doch auch zum Beispiel deinen Lehrern aufgefallen sein. Denen ist es auch aufgefallen, weil ich hatte immer dieselben Sachen an. Und du hast gestunken in der Schule wahrscheinlich. Ja, mehr oder weniger hat man versucht, da alles zu ändern, aber es ging ja irgendwie nicht. Mhm. Das ging dann weit hin, dass ich da gehänselt wurde, gemobbt. Das glaube ich, ja. Wie gesagt, ja. Aber nochmal zu dem Fußballer zurückzukommen. Also der hat dich da versucht rauszuholen, der Trainer war das. Der war vorher, ich hatte vorher nur Fußball privat gespielt, mhm. mit einem Freund. Mhm. Und der hat die wohnten bei uns gegenüber. Mhm. Dem habe ich dann nachher noch geholfen, die haben da gebaut mit Steinhelfen. Und dann hat er mich dann täglich nach Hause geholt. Also da konnte ich da essen und trinken. Der hat mir nachher Mofa geschenkt und. Und der hatte auch eine Familie? Der hatte eine Familie. Und da warst du, bist du integriert worden in die Familie, mehr oder weniger? Mehr oder weniger, ja. War ich so ein Ziehsohn. Ne? Und war deine Mutter das recht? Meine Mutter hat all davon so gut wie nichts mitbekommen. Aber dir musste aufgefallen sein, dass du plötzlich ordentlicher aussahst und sauberer warst und... Ja, aber das ist der Sohn nicht aufgefallen, weil der permanent unter Alkohol stand. Ne? Ach so. Mhm. Ja, und dann hat sich das gezogen bis in mein Berufsalter. Mhm. Und dann kam mir quasi die Idee, oder ich habe dann angefangen mit Entrümpelung von Wohnungen. Ach. Das heißt, ich habe einiges erlebt. Ich habe von normalen Mietnomaden Wohnungen geleert, also die wochenlang vermüllt waren, sind über Nacht ausgezogen. Mhm. Bis über eine Messi-Wohnung, wo ich aus einer, ich sag mal, 60 Quadratmeter Wohnung 5x10 Kubikmeter Müll rausgeholt habe. Nur an Essensware, die 6 Jahre in der Ecke rumlag. Bis hinüber zu Wohnungen, wo Leute verstorben waren, mhm, und nicht bemerkt wurden, und die sind da ausgelaufen, ne, mit Leichenwasser. Mhm. Habe ich dann 4 Jahre in einer großen Firma, habe ich dann Entrümpelung gemacht und so. Das hast du auch, da hat man euch dann auch reingesteckt in diese Wohnungen, wenn da Leichen gelegen haben. Ja, die wurden ja vorher rausgeholt. Die wurden vorher rausgeholt? Okay. Genau, und dann wurde ich gefragt, kannst du gerade die Wohnung da leer machen? So. Wie, beschreib uns das mal, die wir das nicht kennen, wie das ist, wenn man in eine vermüllte Wohnung geht, wo auch noch eine Leiche vielleicht lange verwest ist. Was ja, erwartet einen? Also da erwartet man erstmal, die Tür geht auf und ein übelster Geruch. Den man sich gar nicht vorstellen kann und den man gar nicht beschreiben kann. Ja. Genau. Mhm. Also da bekommst du eigentlich schon das Würgen. So, mhm, und dann ist dieser Mann, der lag 8 Wochen im Bett, mhm, der ist dann ausgelaufen. Also das ganze Leichenwasser im Bett drin. Ne? Dann ist er auf die Erde gefallen, ist dort, da war Parkettboden, ist dort festgeklebt irgendwie. Wie, der ist als Leiche auf die Erde gefallen? Ja, der wurde ja dann leichter, ne? Leichenwasser, dann wirst du ja leicht, lag auf der Kante da. Ach so, okay. Ist, mhm, dann dort runtergefallen, mhm. Ist dann irgendwie noch auf dem Parkett festgeklebt oder sowas, keine Ahnung, so wurde mir das erzählt. Der wurde also da abgeschliffen quasi. Und das ganze Leichenwasser verteilt sich dann unter dem Parkett bis in den Estrichboden rein. Was macht man da? Dann macht man den Parkett komplett raus. Mhm. Der Estrich wird dann sozusagen abgerissen, mhm, und neu, weil das zieht ja eine Wände alles mit ein. Also muss dann neu verputzt werden. Eine Kernsanierung, kann man sagen. Muss in, dem, muss in der Wohnung gemacht, ja, werden. Was, ja, was war für dich bei diesem Eingriff oder Einsatz das wirklich absolut Ekelhafteste? Also für mich war es nicht ekelhaft. Sondern? Sondern eher, ja, eine Arbeit, die jeder andere auch tut. Mhm. Einer, der im Büro arbeitet, der macht den Bürokram. Und selbst bei dem Geruch hat es dich nicht wirklich geekelt? Also, nee. Ich komme da rein und ich hatte dann immer so meinen Becher Kaffee in der Hand. Muss man ja sagen, bei der Besichtigung. Dann gehst du quasi rein. Man muss sagen, ich habe als 11-Jähriger habe ich auch schon Leichen gesehen und auch gerochen. So, und da war der Geruch mir nicht unbekannt. Wo hast du als 11-Jähriger Leichen gerochen? Ja, im Krankenhaus zum Beispiel, im Keller. Und was hast du als 11-Jähriger im Krankenhauskeller gemacht? Ja, wir haben da Leute besucht und dann sind wir auch irgendwie so spaßeshalber immer im Keller gefahren. Da waren wir irgendwie in diesem Leichenraum. Ach. Ich bin viel rumgekommen, Sachen abzusehen. Also ihr habt euch da rumgetrieben, obwohl ihr das gar nicht durftet? Genau, mhm, genau, richtig. Okay. Aha. Dann so nicht erwischen lassen. Ja, auf jeden Fall war dieser Leichengeruch mir nicht unbekannt. So, und dann gehe ich dann rein und dann hast du diesen Geruch erstmal in der Nase und denkst, okay, hier ist was passiert. Mhm. So, dann geht meine Arbeit ganz normal weiter. Ne? Also ich mache dann auch die Wohnung alleine sauber. Ich habe dann einen Mitarbeiter mit dabei. Mhm. Wobei man dir ja wahrscheinlich vorher auch gesagt hatte, dass deine Leiche gelegen genau hat. Ne? Ja, ja, mhm, richtig. Ja. Und dann lasse ich die anderen erstmal draußen, mhm, soweit wie ich die Fenster freigeräumt habe, erstmal lüften kann. Und wenn ich meine, okay, der Geruch ist jetzt ein bisschen neutralisiert, dass andere mit rein können, dann habe ich ja mit reingeholt. Ne? Ich finde es völlig abgefahren, dass du mit einem Lebensmittel, also mit einem Becher Kaffee reingehen kannst. Ja, aber das, ich weiß nicht, also alle Leute sagen zu mir, ich wäre immun dagegen. Und du trinkst auch dann von dem Kaffee? Ich trinke meinen Kaffee und esse meinen Croissant dabei, ja. Du isst doch noch was da drin, in diesem ja. Wahnsinn. Genau. Du bist ja, aber du hast ein normales Riechorgan, also du riechst schon. Ich rieche alles. Du kannst ja. Also, ja, hätte ja sein können, dass das irgendwie nicht so funktioniert. Nee, also erklärst du dir, du bist ja da relativ immun dagegen, erklärst du dir das damit, dass du so aufgewachsen bist quasi? Ja, ich denke schon. Ja, kann sein. Weil wie gesagt, ich bin deswegen ja im Müll aufgewachsen und heute gucke ich, dass ich den Müll dann auch fachgerecht entsorge. Wie verrückt, wie sich das Leben so entwickelt, ne? Wie die Kreise sich ziehen. Aber das ist so, wenn ich manchmal deine Sendung höre mit und dann lag dann da Dreck und das ist ja voll eklig. Für mich ist das dann quasi so ein Antrieb, so nach Motto, naja, vielleicht ruft mich einer an und ich kann dann die Wohnung. Ich hatte zum Beispiel eine Messi-Wohnung, die ich gerade erklärt habe, mit den 5 Containern. Das war eine Frau, die hat 6.000 Euro Rente bekommen. 6.000 Euro? Ja, und die 6.000 Euro Rente, die hat eine Pflegerin, die durfte nachher zum Schluss nicht mehr rein. Dann haben wir die Wohnung aufmachen lassen, die Frau wurde rausgeholt. Da musst du dir vorstellen, das war eine 4-Zimmer-Wohnung. Es war nur noch ein Platz, wo die Frau sich aufhalten konnte. Du bist im Flur gekommen und da war so, ich sag mal so 60 Zentimeter hoch, alles mit Zeitungen, Müll, Essensware, ein Kühlschrank stand im Flur. Und da war auch schon so ein moderischer Geruch. Dann haben sie eine Katze vermisst, die habe ich zum Schluss im Katzenklo gefunden. Da ist irgendwas draufgefallen, da ist sie da elendig erstickt da. Gott. Also da war schon einiges drin, ne? Also mir gehen die Bilder gerade so schon durch den Kopf, weil man sowas auch schon mal im Fernsehen gesehen hat, in irgendwelchen Dokumentationen. Also wenn du so sagst, hier diese gab es ja diese Serie mit diesen Entrümplern. Genau, ja. Genau, und was die da rausholen, also was andere Leute eklig sind, das war für mich noch, wo ich zu meiner Freundin immer gesagt habe, hier, da gehen die mit 8 Mann rein, die brauchen aber 4 Tage. Würdest du alleine also machen? Ich habe so ein Haus mit 2 Mann in 2,5 bis 3 Tagen durch. Aber du bist im Moment nicht mehr in dem Job. Ich mach das natürlich noch. Ach so, noch immer noch. Aber jetzt nicht für die große Gesellschaft. Ne? Also da ist jetzt vor 3 Jahren wurde aufgehört. Die wollten noch Gelder mit einsparen. Und, ach so, aber du machst es für dich, machst es immer noch. Bist ich mache es für mich. Ich mache noch. Nochmal zurückzukommen auf diesen Mann, den Fußballtrainer. Was denkst du heute über den? Ja, ich denke, der hat die Situation erkannt. Der hat mich also auch da rausgeholt. Der hatte 2 erwachsene Söhne. Und ich war dann jetzt quasi so ein Jüngelchen für ihn. Bist du dem dankbar? Ich habe ihm ja sehr gedankt. Und der ist jetzt auch vor 3 Jahren ist der verstorben. Und wir hatten bis dato auch Kontakt mit unserem Schiedsrichter. Und habe den auch öfter am Sportplatz noch gesehen und mit dem gesprochen. Also ich war ihm sehr dankbar. Ne? Also warst du ein Glückskind? Er hat dich quasi da rausgezogen. Aber die anderen Geschwister, die hatten nicht so ein Glück. Was ist aus denen geworden? Nee, die sind da permanent zu Hause geblieben und die haben sich dann quasi in den Müll mit reingelebt. Teilweise sind die Geschwister also heute noch unsauber, wenn ich die besuchen fahre. Also ich sag mal, einmal im Jahr fahre ich mal hin. Aber die Wohnung sieht quasi genauso aus wie früher unsere gemeinsame. Ist das so? Das heißt, alle Geschwister haben letztendlich das in ihr Leben mit übertragen, was sie da erlebt haben als Kind? Genau. Wahnsinn. Ja, die haben alles schon mitgenommen. Und eure Mutter, lebt die noch? Nee, die ist vor 98 ist sie gestorben. Also alles ist zurückzuführen auf ihren Alkoholkonsum, glaubst du? Das war definitiv, weil, wie gesagt, wir hatten ja damals, gab es ja nur diese Sozialhilfe. Und das hat die dann alles mehr oder weniger vertrunken. Mein Taschengeld habe ich mir erwirtschaftet, indem ich dann immer Ende des Monats das Geld holen gefahren bin. Dann habe ich mein erstes Fahrrad gekauft und dann bin ich an diesen Mann gekommen. Und dann bin ich in den Fußballverein reingegangen, da war er Trainer. Ja genau, und so hast du es gerade erzählt, ja. Genau, das habe ich ihm dann mit Fußball gedankt. Mich wundert, auch damals gab es schon Jugendamt, dass die da nicht die Finger reingehalten haben und euch geschützt haben. Ja, da gab es schon Jugendamt, das ist richtig. Die waren ein paar Mal, ich war auch schon 9 Wochen im Heim. Aber irgendwie sind wir da wieder rausgekommen, trotz dass meine Mutter alkoholisiert war. Das waren andere Zeiten. Ja, ja das waren andere Zeiten. Ich denke mal, das waren so, da sah die Sache noch anders und lockerer aus wie heute. Heute ist die Gesetzgebung anders. Genau. Ja. Mario, danke für deinen Anruf und für deine Geschichte und dass du uns davon erzählt hast. Ja, gerne. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Autogramm? Gerne. Rufst du nochmal? Wir rufen dich gleich nochmal an. Wunderbar. Mario, mach's gut. Angenehme Nacht. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, Thema Dreck heute. Und hier ist der Norbert 52. Guten Morgen, Norbert. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Norbert. Warum hast du zum Thema Dreck angerufen? Ja, ich habe angerufen, weil du in der Vorstellung von dem Thema Dreck negativ dargestellt hast. Mhm. Ich meine, meine Voranrufe haben ja auch das negativ dargestellt. Mhm. Aber ich will Dreck mal positiv darstellen. Gerne. Dreck war mein Lebenselixier. Ich bin bis vor 2 Jahren Milchbauer gewesen. Mhm. Und da weiß ich, alles, was wir essen, alles ist Dreck. Ja, das, du hast recht. Alles wächst auf Dreck. Als Bauer ist man natürlich sehr konfrontiert mit Dreck. Natürlich. Den ganzen Tag. Nicht nur, aber eben, man muss ausmisten, man muss die Tiere pflegen, man muss auf die Miste gehen und die Jauche ausfahren und so weiter. Ja, und auch wenn man in der Wiese ist, ja, man arbeitet immer auf Dreck. Genau, letztendlich ist das ja, Erde ist ja auch Dreck. Erde ist Dreck, wir sind auch Dreck, ja? Staub zu Staub oder Asche zu Asche, ja. Wie man so schön sagt. Mhm. Und da wollte ich einfach das Positive mal hervorheben. Ja. Wie war denn das? Also ich habe in meinem Verwandtenkreis auch viele Bauern, die mittlerweile nicht mehr, aber das waren Bauern. Da bin ich auch vertraut damit als Kind, oft auf den Bauernhöfen. Wie hast du das denn so erlebt? Wie viele Jahre hast du als Bauer gearbeitet? Ich habe 28 Jahre, fast 29 Jahre selbstständig gearbeitet und davor 4 Jahre als Gehilfe bei meinem Vater. Okay, also über 30 Jahre, da kennst du das Geschäft ja wirklich innen auswendig. Wie war das für dich? Ich fand das als Kind schon immer ein bisschen eklig, wenn der Onkel in den Schweinestall mich mitnahm und ich kaum atmen konnte vor Gestank daran. Gut, Schwein habe ich jetzt nur in der Kindheit gekannt bei uns auf dem Hof, weil wir haben uns dann später ganz auf Milch konzentriert. Mhm. Na gut, da riecht auch nicht gerade toll bei Rindern. Ja, aber das riecht man nicht mehr, ja. Das ist, glaube ich, wie man aussagt, irgendwann wird man da immun gegen. Mhm, ja, also die, wenn schon mal Freunde hier spielen kamen, ja, die rochen immer direkt den Mist auch im Haus. Mhm, aber ich habe das nie gerochen. Auch wenn du den Kuhstall sauber gemacht hast, warst du auch immun dagegen. Mit. Also das nimmt man dann so mit. Ist vielleicht, der Geruch ist dann etwas vermodert, wenn man das ganzen Ecken sauber macht und so. Aber das ist jetzt nicht, dass man das so schwer mitnimmt. Erklärst du das vielleicht auch damit, dass du da so locker mit umgegangen bist, weil du da reingeboren wurdest in diese Welt? Klar. Ja, ne? Klar, ich bin da reingeboren, ja. Also ich habe als kleines Kind auch immer draußen gespielt, wo andere Leute einen Garten hatten. Da hatten wir eine Buddelecke. Mhm. Also ich hatte immer eine Schaufel dabei, es wurde immer gegraben. Mhm. Und Mist gehört einfach dazu, ja, das ist... Mhm. Aber wenn du jetzt mal so zurückdenkst, gab es doch irgendetwas, was du in deiner Tätigkeit als Bauer doch auch eklig fandest? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, das ist eine gute Aussage. Eigentlich nicht. Also Ekel, wenn ich jetzt gut, wenn mein Tier tot war im Stall und das rausgezogen werden musste, vielleicht mal eine Nacht auch schon aufgebläht war. Mhm. Okay, das waren vielleicht nicht die schönsten Momente, klar. Mhm. Sowas kam auch vor. Natürlich kommt das auch vorher. Ja, ja. Man lebt auch mit Geburten und Sterben, ja. Mhm. Man ist als kleines Kind schon damit konfrontiert. Kälbchen, ja, Totgeburt passiert immer wieder mal auf dem Hof. Ich fand auch interessant gerade, dass du das in einem Atemzug genannt hast, nämlich den Mist, den man im Stall sieht, und eben auch die Erde auf dem Feld, die ja auch Dreck ist, eigentlich. Ja. Alles ist Dreck. Wir leben ja den Kreislauf. Ja, ja, genau, ganz genau. Die ja. Kuh frisst das Gras. Mhm. Aus dem Gras wird Leben, Fleisch, Milch, aber auch Mist und Jauche bzw. Gülle. Mhm. Und die Gülle bringt man wieder auf dem Feld als Dünger. Viele Leute sehen das ja als eklig an, es stinkt. Ja, viele Leute, es stinkt ja sogar, wenn man über die Autobahn fährt und der Bauer hat irgendwo Gülle aufgebracht. Ja, klar. Es stinkt klar. Das im Auto tierisch. Ja, klar. Ja, geben heute natürlich anders mit um. Es gibt ja heute Verfahren, die Gülle in die Erde einzubringen, dann stinkt das ja nicht mehr so. Mhm. Es gibt ja diese Ammoniakverordnung und zweite, ich weiß nicht, wie das jetzt in Deutschland ist, weil ich rufe ja nicht aus Deutschland an, ja. Du bist Holländer, ne? Höre ich. Nee, Belgier. Belgier, okay. Ja, ja, also im deutschsprachigen Teil Belgier zu rufen. Ah, verstehe. Mhm. Ja. Aber ich sehe dann auch, wenn die Gülle ausgebracht wird, dann wird aus der Gülle ja Erde. Mhm. Aus der Erde wird wieder Gras. Ja, so ist der Kreislauf. Aus dem Gras wird wieder Leben, Fleisch, Milch. Hast du auch Tiere selbst geschlachtet? Nein, nein. Warum nicht? Erstens, ich weiß, bei uns in Deutschland, in Berlin ist das schon länger nicht mehr erlaubt. Ja. Aber da hätte ich auch meine Schwierigkeiten gehabt, mit den Tieren dann zu töten. Ach, auch als Bauer, das wundert mich. Also in meiner Familie war das, da wurden die Hühner halt geschlachtet und die Schweine wurden auch zu Hause auf dem Hof dann geschlachtet. Das habe ich noch in meiner Kindheit bei meinem Vater erlebt. Also einzelne Kälberschlachtungen, Schweineschlachtungen, aber das war nicht so mein Teilnehmen. Nicht. Ich muss sagen, ich habe das als Kind mehrfach mitbekommen und mich hat das nicht abgeschreckt. Ich habe das damals auch so empfunden, so auch das ist Teil der Natur. Ich habe es angesehen und es war natürlich kein schöner Anblick, wenn so ein Schwein aufgeschnitten wird oder wenn es mit einem Bolzen getötet wurde. Aber ich bin da nicht traumatisiert wegen oder ich habe mich da nicht geekelt. Nee, bin ich auch nicht, aber es war eben so nicht meine Sache. Ich habe mich da sehr stark auf Milch konzentriert, das war das A und O bei mir. Ja, jetzt bist du 52 und nicht mehr Bauer, warum nicht? Nee, ich habe so vor zwei Jahren, oder vor ein Jahr besser gesagt, aufhören müssen wegen beidseitiger Fußgelenkarthrose. Die, denke ich, mich auch im Dreck geholt habe, auch im Dreck. Nicht nur. Ja, weil, erklär's mal. Ja, man muss immer über die Wiesen gehen, weil ich habe noch wirklich echte Weidemilch produziert. Meine Tiere waren mindestens 200 Tage im Jahr auf der Wiese. Und die Kühe muss man holen gehen, bis zu 800, 900 Metern, komplett durch Wiesen. Gut, die Erde war mal schlammig, dann sagte man bis zu 30 Zentimeter ein. Ich verstehe, das geht immer rausziehen. Das geht auf die Knochen. Das geht auf die Knochen. Ah, ja. Oder die Erde war hart gebacken, wie jetzt im Augenblick, es war lange nass und dann plötzlich eine starke Trockenheit. Ja, dann ist die Erde natürlich, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber knubbelig, sage ich einfach, ja. Und da ist ein gerader Gang nicht möglich. Wie war das für dich, dann diesen Beruf, den du offensichtlich, so höre ich es, gerne gemacht hast und mit großer Identifizierung, wie war das für dich, dass du den dann aufgeben musstest? Ist gewöhnungsbedürftig. Also ich habe heute noch insgesamt 8 Tiere, also ich fahre meinen Hof im Moment noch runter. Melken, wie gesagt, seit 2 Jahren nicht mehr, aber ich habe noch tragende Tiere, die dann anderen Kollegen verkauft werden, wenn sie soweit sind. Aber davon kannst du nicht leben? Nee, ich lebe heute von einer Invalidenrente. Ah, und das ist so ein Hobby quasi nebenher mit den Tieren noch? Ja, das Ende vom Hof, das Runterfahren, ja? Ja. Wie? Also ich habe da nicht mit Einschlaf aufgehört. Das war, glaube ich, sehr hart gewesen. Wie geht der Familie damit um? Die geht ganz gut damit um. Ich habe 4 Kinder, ja. 3 davon sind im Beruf, einer geht noch zur Schule, meine Frau hat eine eigene Arbeitsstelle. Ja. Also sind wir versorgt. Von den Kindern wollte eh keiner den Hof weitermachen. Ah ja, das ist ja meistens so, ne? Oder oftmals so. Es ist oftmals so, aber nicht überall. Ne? Das stimmt, ja, ja. Also ein Sohn ist weiter im Dreck geblieben, er ist heute Baggerfahrer. Ach so. Er verlegt Kanäle. Ja, genau. Das kann man auch so sagen. Ja. Norbert, ein interessanter Aspekt, dass du als Bauer oder als ehemaliger Bauer angerufen hast und uns das mal so auch nochmal näher gebracht hast. Vielen Dank, das finde ich sehr gut, dass du das so erzählt hast. Auch danke, mal mit dir zu sprechen. Alles Gute, schöne Grüße nach Belgien. Mal, danke. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. Und um 1.33 Uhr geht es weiter mit dem Alfred, der ist 67. Guten Morgen, Alfred. Guten Morgen, Jürgen. Alfred, jetzt bin ich gespannt, was du zum Thema Dreck erzählst. Ja, Herr Jürgen, ich war in der Unterwelt. Du warst in der Unterwelt? Das heißt in der Kanalisation? Richtig. Was hast du da gemacht? Reparaturarbeiten. Wir haben neue Kanäle gebaut. Wir haben gereinigt und alles. Oh. Hast du in einer großen Stadt gearbeitet? Nicht nur in einer großen Stadt. Ich habe sogar in Hamburg gearbeitet und überall. Ach so, du warst bei einer, ich gehe davon aus, dass du mittlerweile Rentner bist. Ja. Ja, und du warst bei einer Firma, die so rumgereist sind durch die Städte und haben da gearbeitet. Richtig, ich war auch selbstständig gewesen. Ah, verstehe. Ja, was genau, also Reinigungen zum Beispiel. Was erwartet einen, wenn man einen Kanal reinigt und man steigt dann darunter? Was muss man da machen, was sieht man? Du siehst unten die, Hallo? Du siehst unten die Sohle. Dann tust du die verbinden, dann ist eine Winde auf der einen Seite und die andere Winde ist auf der anderen Seite und dann ziehst du das da durch, bis nach oben hin, dann wird das hochgezogen, dann wird das weggebaggert. Was sammelt sich denn da alles? Alles Mögliche. Erzähl mal. Monatsbinden, alles, was in die Toilette reingeschmissen wird. Also alles Eklige, was man sich nur vorstellen Richtig. Kann? Richtig, die Ratten und alles, was da drin ist, das kommt alles mit. Also, und du bist, ihr wart sehr nah im Angesicht davor. Ja, sicher. Was für ein Gestank ist das? Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Also auch heftig, ne? Heftig, ja, sehr heftig sogar. Das heißt ja, wir müssen ja auch Schächte aufmachen, um überhaupt Luft zu kriegen da unten. Mhm. So verstopft. Die Faulgase, ne? Ja, genau, genau, ja. Wie viele Jahre hast du es gemacht? 40 Jahre. 40 Jahre? Das ist ja Wahnsinn. 40 Jahre. Was war trotz deiner Erfahrung und trotz, dass du ganz viele Sachen gesehen hast, was war für dich dennoch das Ekligste? Da kann ich dir sagen, da war ein Kindergarten gewesen. Mhm. Das war ein ganz kleiner Kanal. Mhm. Dann habe ich mich da reingehockt. Ich bin da vorher reingegangen, ich hatte vergessen, die Klemme mitzubringen fürs Rohr. Die was? Die Klemme? Mhm. Die Klemme, mhm. das Rohr zuzuklemmen. Mhm. Und dann bin ich reingegangen, habe ich gesagt, da darf niemand an die Kette gehen auf die Toilette, nicht abziehen. Mhm. Ja, ist in Ordnung. Ich war gerade da unten drin gewesen, die habe ich mühselig da reingerockt, wo gerade anfangen, die Reparatur zu machen, da hört ihr, ich denke, was ist das denn? Ich an das Rohr und dann raus. Ich war gerade oben gewesen, sonst wäre ich hinten in die Hose reingelaufen. Also ist es noch so eben gut gegangen? Das ist aber so eben gut gegangen. Na, das geht ja noch. Ich dachte, jetzt wäre noch was Schlimmeres nach 40 Jahren. Nee, weil wenn du das jahrelang machst, dann hörst du die Geräusche und dann weißt du auch, wie weit das weg ist. Mhm. Und dann weißt du auch, ob du dich retten kannst oder nicht. Was war denn das Ungewöhnlichste, was ihr schon dann in den Kanälen mal gesehen oder gefunden habt? Leichenteile. Leichenteile? Was für Leichenteile? Von Tieren. Von Menschen auch? Ob du von Menschen, da konntest du ja gar nicht mehr feststellen. Du hast ja nur noch Knochen gefunden. Ach so. Was habt ihr dann gemacht, wenn ihr Knochen gefunden habt, die auch von einem Menschen hätten sein können? Was macht ihr? Ja, Rundumleuchter anrufen. Rundum? Blaulicht. Blaulicht. Also die Polizei muss dann kommen und das sichern. Ja. Aber die müssen ja mit runter. Mhm. Aber unverweste Leichen habt ihr nicht gefunden? Nein, aber unverweste Kadaver, ne? Was für Kadaver? Von Tieren. Von Tieren, ja. Mhm. Die hat man gefunden. Das heißt, du warst jeden Tag 8 Stunden quasi unter der Erde? Nee, 12. 12? 40 Jahre, ist ja unfassbar. Ja, 12 Stunden. Wenn du das so damals Freunden, Bekannten, Verwandten erzählt hast, was du beruflich machst, wie haben die darauf reagiert? Was soll ich sagen? Der eine hat zu mir gesagt, der unten würde da nicht reingehen. Mhm. Der sagt, wenn ich da nicht reingehe, ich sage, wenn die anderen Kollegen da nicht reingehen, ja, dann würdest du in deine Toilette ersticken. Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr richtiges Argument. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch viele die Nase gerümpft haben und gesagt, was macht der denn da? Und ekliger Beruf und so weiter. Nein, der Schlimmste ist immer, wenn du mal eine Sohle austauschen musst. Ne? Was heißt genau Sohle? Pass auf, du musst dir jetzt so vorstellen, das ist ein Wiegengewölbe da unten. Mhm. Und du läufst da rechts und links, kannst du ja laufen. Kannst ja aufrecht drin stehen. Ja, das habe ich schon mal gesehen. So, und dann ist er in der Mitte, sind Sohlenschalen drin. Mhm. Wenn da einer von kaputt ist, dann musst du das nach rechts und links musst du das dann sperren. Mhm. Und dann musst du die Sohlenschale in der Mitte rausholen und eine neue reinlegen. Mhm. Und das ist besonders schwierig oder eklig? Das ist besonders schwierig. Ah. Weil ich konnte überhaupt noch nie mit Handschuhen arbeiten. Ach, du hast das alles mit bloßen Händen gemacht? Ja, sicher. Hast du dir mal irgendwas geholt, eine Krankheit? Nein. Immer? Alles gut gegangen. Ja. Da hast du aber Glück gehabt, sag ich dir. Das hätte auch böse ausgehen können. Wenn man sich irgendwie reißt oder irgendwo eine kleine Wunde hat und kommt dann... Nee, ich hab nie Angst gehabt. Na ja, gut, aber hast du Glück gehabt. Und ein gutes Händchen. Vermutlich. Das ist klar. Ja. Wenn du in Urlaub warst, früher, und dann ging's wieder los an einem Montag, hast du dich auf die Arbeit gefreut? Ja. Also es war deine Leidenschaft? Ja. Und wie war das, als du dann rausgegangen bist aus der Arbeit in die Rente? Ja, traurig. Also du hättest es gerne noch ein bisschen weitergemacht? Ja, ich mache das jetzt hier noch für Privatkunden, Marit, noch. Mhm. Wenn einer privat da irgendwie Kanal verstopft hat oder in eine Wohnung da, auf Deutsch gesagt, in die Scheiße steckt, also ich mag schon, dann helfe ich denen auch noch. Ne? Du bist ein leidenschaftlicher Kanalarbeiter. Ja. Der mit Haut und Haaren seine Arbeit gemocht hat und immer noch mag. So muss es sein. Wenn man so ein, ich glaube wirklich, wenn man so einen Job macht, muss ich man... Ich durfte ja meinen erlernten Beruf durfte ich ja nicht mehr ausüben. Was hast du gelernt? Kraftfahrzeugschlosser. Ach so. Und hast dir das denn quasi so selbst beigebracht? Ja, und da habe ich den schweren Unfall gehabt damals, ne? Und dann durfte ich nicht mehr in meinen Beruf zurück, ne? Was für ein Unfall war das? Ich bin verbrannt von der Haarspitze bis zu Zehen. Bist du verbrannt? Ja. Während der Arbeit, oder wie? Ja, sicher. Während der Arbeit an einem Auto? Nee. Die Waschmaschine ist mir da drauf gekippt. Ah. Da hast du aber Glück gehabt. Na, wir hatten eine Waschmaschine gehabt, da wurden Ersatzteile drin gewaschen. Mhm. Und da war Benzin drin. Mhm. Und rechts und links standen Sauerstoffflasche und Gasflasche, die hatten wir vorher geholt hier vom TÜV. Mhm. Und da war der eine Kollege da am Schweißen, auf einmal ging die Sauerstoffflasche ab durch die Decke. Ach du Lieber. Dann hat sie die Gaspulle mitgenommen, die Gaspulle ist aufgeschlagen auf dem Bottich. Das fing dann an zu brennen und dann ist der Hebel rumgegangen und dann war mit 5 Mann darunter gelegen. Du hast schwere Verbrennungen gehabt? Ja, ich hatte das meiste abgekriegt. Boah, wie lange warst du im Krankenhaus? 2 Jahre. 2 Jahre warst du im Krankenhaus? Ja. Dann war es aber... Motorradfahrer verunglückt ist. Bitte? Wie ein Motorradfahrer verunglückt ist. Bis ein Motorradfahrer verunglückt ist? Ja. Verstehe ich nicht. Achso, dann musstest du ja raus aus dem Krankenhaus, oder wie? Nee, der ist ja gestorben. Sie sind nach Hause, haben sie bei mir aufgezogen. Ach so, du bist transplantiert worden. Ja. Wie viel Prozent der Haut waren verbrannt? Ich habe unter dem Sauerstoffzelt gelebt. Das ist ja irre. Und danach konntest du wieder richtig arbeiten und auch so einen körperlich schweren Beruf ausüben? Ja. Das heißt, du musst da den ganzen Körper voller Narben haben? Nein. Nein? Nein, ich habe nur 5 Narben im Rücken. Wie ist das erklärbar bei solchen schweren Verbrennungen? Das Einzige, was ich nicht mehr werde, ich werde nie braun. Ja, aber wie kann man das erklären, dass du keine vernarbten Stellen hast, wenn du so stark verbrannt warst? Ja, die Haut von dem ist komplett aufgezogen worden und hinten im Rücken zusammengezogen worden. Das ist ja Wahnsinn. Also du hast ja einiges hinter dir, Alfred. Das muss man sagen. Und dann, ich hatte ja schon dieses Jahr im März mit dir gesprochen gehabt. Ah, wo meine Frau verstorben ist. Ja, das war ein ganz anderes Thema. Ja. Mhm. Aber du hast mich gut darüber hinweggeholfen. Das freut mich sehr, Alfred. Und ich freue mich, dass du nochmal angerufen hast und uns von deinem interessanten Job erzählt hast und vor allen Dingen, mit welcher Leidenschaft du das gemacht hast. Falls du in unsere Stadt kommst, ich bin da. In welcher Stadt wohnst du denn? In Essen. Ja, da komme ich doch immer wieder mal hin. Gut, ich weiß, Alfred lebt in Essen und wenn ich mal ein verstopftes Klo habe, dann melde ich mich bei dir. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Ich bringe eine Überraschung mit. Na gut, alles klar. Was mag das wohl sein? Ich werde darüber spekulieren. Also, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Schöne Grüße nach Essen. Ich bedanke mich auch. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist Tim. Tim ist 26. Guten Morgen, Tim. Ja, moin. Moin, Tim. Dreck. Ja. Dreck, genau. Oh, da habe ich auch eine gute Geschichte. Leg los. Ja, also ich arbeite im Einzelhandel. Ja. Also ich habe in einer Drogeriekette gelernt. Mhm. Also ich hole mal ein bisschen weit aus, damit man das so ein bisschen vielleicht auch nachvollziehen kann. Vielleicht nicht zu weit, dann wird es zu langwierig. leg mal los. Ich fasse mich kurz. Naja, so, ich habe in der Drogeriekette gelernt und habe dann halt einige an Hygienestandards kennengelernt. Mhm. Und wurde dann halt nach der Ausbildung nicht übernommen, war dann 2 Jahre arbeitslos und bin dann in einer Einzelhandelskette eingestiegen, die mehr oder weniger nur eine Notlösung war. Lebensmittel? Ja, mhm. Ja, Lebensmittel, alles Mögliche verkaufen wir da. Mhm. Da bin ich jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr. Ja. Und jetzt ist ungefähr Anfang des Jahres, März, April ungefähr, fiel dann der Rattenbefall auf bei uns. Also unser Verkaufsraum, der ist in einem ziemlich großen Bauwerk, kann man so sagen. Mhm. Nebenan ist noch ein Schwimmbad und alles und allen möglichen Kram. Mhm. Und wir haben auch hinten am 2. Ausgang haben wir auch noch so einen großen Marktplatz. Und Ein Marktplatz. Ein Marktplatz. Dann zweimal eine Woche findet dann halt so wie so ein Markt statt und alles. Und uns ist dann aufgefallen, dass wir dann Ratten irgendwann bei uns in der Verkaufsfläche haben, weil dann irgendwann jeden Morgen solche Chips-Tüten und sowas angeknabbert und angefressen waren. Ach so. Also die haben nachts sich da vollgestopft, die Ratten. Genau, ja, aber vollgestopft ist noch nicht ausgedrückt. Die haben fast das ganze Regal leer geplündert. Die haben die Tüten aufgebissen und das Zeug dann rausgeholt. Ja, genau, richtig. Mhm. So, und aber ihr habt, wenn ihr morgens da reinkamt, keine Ratten gesehen? Nee, richtig. Also die stellvertretende Filialleitung, die hatte mal morgens da eine rumhuschen gesehen, aber das war es dann auch. Wie groß war denn, um das mal so sich vorstellen zu können, wie groß war der Schaden, wenn man da morgens reinkam? Also ich sag mal, wenn eine Chipstüte jetzt 1 Euro kommt, dann ging da jetzt schon mal 12, 13 Euro drauf. Also wir waren schon mal 12, 13 Tüten aufgefressen, also komplett leer, aber halt auch aufgefressen, aufgenagt. Okay, ich dachte, es wäre jetzt noch viel gewaltiger. Also 13 Tüten waren kaputt oder gefressen. Ja, okay. Also ein Morgen mehr, ein Morgen weniger, wie auch immer. Mhm. Und dann fingen die dann an, da Rattenfallen aufzustellen mitten im Laden, ne, mit Nutella drin, weil Ratten fressen angeblich sehr gerne Nutella. Nutella? Gut, kann ich jetzt nachvollziehen, weil ich esse auch gerne Nutella, ne, aber, ich hatte jetzt natürlich klischeehaft gedacht, man fängt die mit Käse oder Wurst oder sowas, aber. Ja, nein, mit Schokocreme. Da steigen die echt nicht drauf ein, aber die wollen wohl ziemlich süße Sachen haben. Naja, und dann haben die halt gemerkt, also das kann man sich gar nicht vorstellen, das war wie in diesem Film Kevin allein zu Hause, wo die dann da, weiß nicht, 12, 13 Rattenfallen richtig aufgestellt haben. Also das waren jetzt keine diese Blechdinger, diese Blechröhren, Rohren, wo, wie auch immer, da waren so diese kleinen Mausefallen halt nur größer. Mhm. Ja, wenn wir die zugeschnappt haben, hat es richtig geknallt und da wurde der Ratte das Genick gebrochen. Ja. Sowas. Aber richtig. Und naja, und dann irgendwann hat man aber gemerkt, so ja, die Ratten sind ja nicht doof, die merken das ja. Achso, es sind gar keine Ratten in diese Fallen gegangen? Am Anfang sind 2, 3 wohl mal reingegangen, aber ich habe mich auch immer geweigert, diese Fallen zu leeren. Mhm. Also ich habe mich da strikt gegen geweigert, weil ich finde es einfach ekelig. Wir hatten auch keine Hygienehandschuhe oder sowas. Mhm. Wir hätten die mit den bloßen Händen oder so anpacken müssen. Und also ganz ehrlich, mache ich nicht. Ja, also, aber Hygienehandschuhe habt ihr wahrscheinlich, verkauft ihr doch wahrscheinlich irgendwie, wenn ihr so alles... Nee, die haben wir erst, ich glaube, 3, 4 Monate später ins Sortiment bekommen. Okay. Aber darum sollte es ja nicht scheitern. Okay, das hat jemand anders dann weggenommen. Und wie ging es weiter? Ja, und dann hat man die Fallen dann in die Regale gestellt, bei den Chipstüten und so weiter. Und aber da konnten wir nicht richtig zuschnappen. Die Tüten waren immer noch angefressen und man hat auch teilweise Rattenkot unterm Regal gefunden. Wenn dann die Reinigungskraft da irgendwie mit dem Mob drunter hergegangen ist, hat man dann irgendwo noch Rattenkot da gefunden, in diesem Dreck, den sie da rausgefegt hat und alles. Und dann kam irgendwann ein Kammerjäger, den hat man dann mal beauftragt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau ein Kammerjäger war oder auf jeden Fall ein Schädlingsbekämpfer in dem Sinne. Und der hat dann geguckt und hat dann irgendwo ein Loch gefunden unterm Regal an der Wand. Und dann fing die an, im Verkaufsraum an den Wänden komplett wie so eine Art Drahtwolle zu ziehen, sodass die Ratten sich da halt nicht mehr durchfressen können und nicht mehr im Verkaufsraum kommen. Ja, hat nicht ganz funktioniert. Jetzt sind sie wieder da. Chips sind jetzt auch keine mehr da. Jetzt gehen sie ans Hundefutter. Boah, das ist ja extrem ekelhaft. Muss dieser Laden oder diese Firma nicht das Gesundheitsamt benachrichtigen? Das ist es ja nämlich, weil unser Unternehmen, das ist, also ich muss auch dazu sagen, ich arbeite zum Glück nur noch einen Monat da. Ich habe am Montag die Kündigung da auf den Tisch gelegt und dann bin ich da weg und arbeite wieder im Drogeriebereich. Nur ich muss auch mal irgendwie so dieses Ganze loswerden, weil ich kann dann nicht zu Hause drüber reden, ich kann nicht mit Freunden oder mit Bekannten drüber reden, weil das ist nicht neutral genug, weil kennen alle den Laden, die wissen alle, was da los ist und so. Und das Problem ist auch, ich kann auch nicht irgendwie zum Ordnungs- oder zum Gesundheitsamt gehen, weil es halt nur ein ziemlich kleiner Kreis von unseren Mitarbeitern weiß. Also Kunden wissen das nicht. Die neuen Mitarbeiter, die wir jetzt 2, 3, 4 Stützern dann eingestellt haben, die wissen davon auch nichts. Das sind jetzt nur 3, 4 Personen von uns, die wirklich aktiv im Verkauf sind. Die wissen davon. Aber eigentlich müsste der Laden das melden, ne? Oder wie geht das? Wie ist das? Eigentlich ja, nur das wäre dann auch wieder mit Kosten verbunden und das Unternehmen ist sowieso schon so knauserig, ne? So, und ich finde es natürlich auch ziemlich erschreckend, dass sie da nichts unternehmen, wenn da Rattenkot ist, weil... Finde ich allerdings auch, ich finde auch, eigentlich, Tim, nicht eigentlich, ich finde, dass du schon auch dich melden solltest bei den Behörden. Ja. Zudem du ja sowieso jetzt bald weg bist bei denen. Ja, theoretisch, ja, da hast du recht. Also ich sehe da überhaupt keinen Grund, sich da zögerlich zu verhalten. Es geht um Gesundheit und wenn die gesetzliche Situation eben so ist, dass man sich da auch dann melden muss als betroffener Laden, finde ich, du hast recht, wer weiß, wo dieser Code überall landet, der kann nicht weggemacht werden, der kommt vielleicht auch mit Kindern in Kontakt, die da rumspielen, richtig, und den Laden gehen. Das ist es nämlich, weil wenn ich mir vorstelle, wenn da jetzt eine schwangere Frau durch den Gang läuft und da irgendwie eine Chipstüte in der Hand nimmt, wo Rattencode dran war, weil genau, das überträgt ja schon Krankheitserreger. Ja, finde ich. Oder das ist ja lebensgefährlich dann für das ungeborene Kind. Oder wenn jetzt von einem Kind der Schnuller auf den Boden fällt und wird dem Kind einfach wieder im Mund reingesteckt. Ja, oder das ist für mich. Also Tim, ich kann dich da nur ermutigen, dich bei den zuständigen Behörden so schnell wie möglich zu melden. Finde ich schon. Ja. Ja, da hast du recht, weil das ist echt eine Sache, womit ich schon seit Monaten ringe, weil ich kann es einfach mit meiner Hygiene nicht mehr richtig vereinbaren. Am Anfang habe ich drüber wegsehen können, habe gedacht, ja komm, ich gehe hier eh nur 8 Stunden am Tag hin, danach kannst du wieder nach Hause. Ja. Aber langsam reicht es halt. Ne? Tim, du kannst uns ja mal per Mail auf dem Laufenden halten, was aus der Geschichte wird. Das würde mich sehr interessieren jetzt. Ja, verbleiben wir mal so. Ja, machen wir. Gut. Kriegst du ein Autogramm? Ja, gerne. Dann rufen wir dich auch nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Liebe Tim, alles Gute. Wir hören von dir. Jo, auch so. Tschüss, danke. Ciao. Tschüss. Und hier ist Katja. Katja ist 47. Guten Morgen, Katja. Hi. Hallo, Katja. Ja, ich habe angerufen, weil ich ein Messi bin. Du bist ein Messi. Ich bin ein Messi, aber ich wohne seit ein paar Wochen in geordneten Verhältnissen. Wie kam es dazu? Ich bin umgezogen in eine ganz kleine Wohnung, eine ganz süße kleine Wohnung. Mhm. Also ich habe mich von der Fläche geteilt, also die Hälfte, und habe mir dann eine Putzfrau genommen. Also das Geld ist es mir wert. Und die ist ziemlich rigoros und wenn ich nicht aufräume, ist sie sauer. Das heißt, in einer kleinen Wohnung, wenn ich jetzt da reingucken könnte, sieht's ordentlich und blitzblank aus. Ja, ich hatte schon Besuch, das ist ein ganz tolles Gefühl. Wie lange warst du in deiner alten Messi-Wohnung? Ein paar Jahre, ne? Und wie lange? Also das heißt, du warst auch ich wollte so fragen, wie lange warst du Messi? Naja, eigentlich schon ganz lange. Nur ich war lange mit einem Mann zusammen, der hat immer aufgeräumt. Mhm. Ich komme aus einem ganz sauberen Elternhaus. Mhm. Hatte schon immer so den Hang zur Unordnung und ganz schlimm ist es geworden, als ich dann Depressionen gekriegt habe. Also ich war mit dem Mann zusammen, dann habe ich Depressionen gekriegt, wir haben uns getrennt, eigene Wohnung. Voll Müll. Ich verstehe. Hast du denn, wenn du auch von zu Hause aus das gewohnt warst, sehr ordentlich zu leben, hast du das nicht als eklig empfunden? Natürlich. Ich habe so gelitten. Also das Gefühl ist so schlimm. Man weiß es ja selber. Ich habe nachher so einen Tunnelblick gehabt. Ich habe das übersehen. Ich habe in meinem Müll gelebt und manchmal kommen dann so Momente, wo man das dann doch alles sieht und dann schämt man sich und man fühlt sich einfach mies und es kann keiner zu Besuch kommen, man hat dauernd Angst, dass jemand kommt. Es gibt ja Messis, die sehen selbst, wenn man die so in der Stadt oder draußen sieht, sehr gepflegt und ordentlich aus. Ja, aber, hallo, hier bin ich. Genau, aber es gibt auch Messis, die Messi mit ihrem Körper sind und keine Körperpflege betreiben. Wie war es bei dir? Als ich die Depression hatte, habe ich auch keine Körperpflege getrieben. Also ich musste zum Baden gezwungen werden. Ich habe meine Zähne nicht gepflegt, sodass ich jetzt keine Zähne mehr habe. Mhm. Das ist aber nach den Depressionen wieder besser geworden. Nur das mit der Wohnung wurde nicht besser. Hast du denn damals Eigeninitiativ Anläufe unternommen, dass die Wohnung besser wurde oder dass du dich dann auch mal gewaschen hast? Ja, natürlich. Also klar, mit dem Waschen, da dachte man irgendwie, musste doch mal und so. Und das mit dem Aufräumen, hab's versucht, aber nach kürzester Zeit haben mich die Kräfte verlassen, weil du siehst nur diesen riesen Berg, der da vor dir ist und weißt, du schaffst es nicht. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und ja. Es muss ja dann irgendjemand in deine alte Wohnung gekommen sein und hat die entmüllt. Genau, also zuerst war das ist mir eben noch eingefallen, das hatte ich gar nicht erzählt. Ich habe einen Entrümpler kommen lassen. Mhm. Und auch das ist ja schon ein großer Schritt, wenn man Messi ist, dass man einen Entrümpeler kommen lässt. Ja, ja, aber es ging halt nicht anders. Es ging nicht anders und ich habe gesehen, ich muss Hilfe haben, dass ich kann das nicht weiter. Ich habe, weil ich mich selber geekelt habe. So, jetzt kommt der Entrümpler. Und, ja. Und fast alle Messis kämpfen ja um jeden kleinen Kram, den sie rumliegen haben. Wie war das bei dir? Das war Gott sei Dank nicht so. Also ich hab gesagt, macht, räumt weg. Hab dann mich aufs Sofa gesetzt, sagt, da setzen Sie sich da hin und da ist natürlich auch viel weggekommen, was mir bestimmt was bedeutet hat, aber was sowieso monatelang unter Müll vergraben lag und die sind da so blitzschnell durchgegangen, das ging in einem Tag, haben die ganze Wohnung entmüllt. Also war es bei dir auch richtig ekelhaft, dass irgendwas? Es war richtig ekelhaft. Also es stank. Es stank, also hat eine Nachbarin auch mal einen Zettel an der Tür gemacht, dass es stinken würde. Das war natürlich sehr peinlich. Gab es da schon Tiere, Insekten? Es gab viele Fliegen und Brotkäfer waren das, glaube ich. Ich hatte solche Angst vor Kakerlaken und Mäusen, das war aber Gott sei Dank nicht. Aber es war ein schimmeliges Brot, Monatsbinden und so lagen natürlich im Badezimmer rum. Das Klo sah aus, da würde sich kein normaler Mensch draufsetzen, also richtig ekelhaft, richtig. Naja, ich will es nicht weiter beschreiben. Wir können es uns vorstellen. Ja, und aber die Badewanne war dreckig. Da habe ich mich zwar geduscht, aber ich habe da nie sauber gemacht. Das Bett war dreckig, das Sofa war speckig, der Boden war dreckig, die Fenster waren dreckig, alles war dreckig. Mhm, überall lag Unrat rum. Ich hatte dann so einen Gang dadurch, wo ich mich dann bis zu meiner Sofaecke bewegen konnte, ne? Und das war's. Hast du dich vor den Entrümplern geschämt? Ja, ganz schlimm. Ja. Aber das war ein ganz lieber, der hat gesagt, wir haben das doch viel schlimmer gesehen, machen sich keine Sorgen, ja, die nachher kennen ist alles das, weg. Genau. Ja, die kennen das und das war ein ganz lieber Mensch. So, in einem Tag alles raus, der ganze Dreck? Die waren zu viert da und haben die Wohnung entrümpelt dann, haben mehrere so Sprinter dabei gehabt und haben das alles da reingepackt in Müllsäcken und dann war weg. Konntest du überhaupt aus der Wohnung noch was retten in die neue Wohnung? Ja, Möbel und so, meine Bücher und sowas konnte ich retten. Wie lange warst du denn dann noch in dieser entrümpelten Wohnung? Da war ich noch ein paar Monate, dann sah es in kürzester Zeit wieder ganz schlimm aus. Siehst du, das dachte ich mir. Und dann hat mir ein Bekannter geholfen, weil dann war ja klar, ich ziehe um. Weil ich mir gedacht habe, du musst in eine kleinere Wohnung, du musst entrümpeln, du musst was dauerhaft machen. Und dadurch, dass sich die Fläche halbiert hat, musste ich nochmals ganz viel wegschmeißen. Und das hat mein Bekannter gemacht, der hat mich aber ein bisschen mit eingespannt und hat gesagt, so, das machst du und das machst du und hat mich immer wieder angetrieben. Und weil der Vermieter wollte ja auch in eine Wohnung. Der stand ja schon auf der Türmatte sozusagen. Ich hatte solche Angst. Das waren Tage, das war unbeschreiblich. So, nun muss man, wenn man in einer solchen Situation ist, die Wohnung entrümpeln. Das hast du ja auch gemacht. Aber man muss jetzt im übertragenen Sinne ja auch sich entrümpeln. Ja. Hast du parallel dazu auch eine Therapie gemacht? Das habe ich gemacht, als ich damals die Depressionen hatte. Und da haben wir auch geschrieben über das Messitum gesprochen und er sagte, es gibt so verschiedene Messi-Typen, aber er konnte mich nicht einordnen. Und dann hatte ich eine Betreuung von der Caritas deswegen. Die konnten mir auch nicht helfen. Wie lange wohnst du jetzt schon in der kleinen neuen Wohnung? Seit ein paar Monaten. Und das klappt mit Hilfe dieser Putzfrau? Genau. Also ich räume hier jeden Tag ein bisschen auf. Das ist ja nicht viel, wenn man alleine wohnt. Und auch die Katzen fühlen sich jetzt viel wohler, habe ich das Gefühl. Ach, es gibt auch Katzen. Ich habe zwei Katzen und das Katzenklo war auch nicht sauber und das hat mich eben auch sehr bedrückt, dass ich für meine Tiere nicht ordentlich besorgt habe. Ne? Klar, Fressen und Wasser, aber das Katzenklo war immer verdreckt. Wenn du jetzt diese Putzfrau nicht hättest, bestünde die Gefahr, dass es wieder passiert? Ja, auf jeden Fall. Wie geht es dir seelisch? Mir geht es jetzt gut, ich bin befreit, wie gesagt, ich hatte Besuch, ich fühle mich so wohl hier, ich freue mich, wenn ich nach Hause komme, ich brauche keine Angst mehr zu haben. Das ist toll. Aber ich glaube, das motiviert einen doch auch immer mehr vielleicht selbst dazu beizutragen, dass es gar nicht wieder ansatzweise passiert. Auch, genau, ich räume jetzt jeden Tag ein bisschen auf. Ich will, dass meine Wohnung so aussieht. Ich möchte, dass jeden Tag Besuch kommen kann, wenn es so ist. Und das klappt auch. Und wie gesagt, sonst kriege ich einen drüber. Ja. Liebe Katja, danke. Das ist eine schöne, eine gute Geschichte zum Schluss, wie jemand das geschafft hat. Ich drücke dir die Daumen, dass es weiterhin gut läuft, aber das hört sich wirklich prima an und ich bin guter Dinge. Ich bin, also das wollte ich auch gerade sagen, ich bin sehr guter Dinge. Ja. Und ich hätte gerne ein Autogramm. Gerne. Als ewige Mahnung. Wir rufen dich gleich wieder an. Okay, danke. Liebe Katja, mach's gut, ciao, ciao. Ich freue mich, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Unser Thema Dreck in der Technikgrube Betterei. Und morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, bye bye.